Sohnes. Das ist die dreckige Kugelstadt. Ha! Schwesterchen, da bist du ja. Hallo, Doris. Hallo, Mathilde, was machst du denn hier? Genau, was machst du in so einer dreckigen Stadt? Dreckige Stadt. Oh, ich finde sie hübsch. Ich habe mir schon unheimlich viel angeguckt. Den mittleren Hulpalast. Und jetzt bin ich gerade zum großen. Kommt ihr mit? Ja, gerne. Hä? Ist was, Juri? Ich finde diese Stadt grässlich. Warum das denn? Sie ist doch sehr hübsch. Hübsch. Also, ich will dir mal was sagen. Hier gibt's mehr Gullis als Vögel. Hä? Naja, du bist mir auch so ein Vogel. So was heiratest du auch noch. Nun, also ich finde dich recht nett. Ja, da bist du aber die Einzige. Übrigens, ich habe gehört, dass dein letztes Single ein Misserfolg wurde. So, hast du es gehört? Nee, sie hat sich platziert ganz hoch in Alexandrien. So, wo denn? In der Top 40. Naja, in der Top 50. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat sie sich platziert. Und außerdem sind die Alexandrier ja ein kulturbewusstes Völkchen. Ja, ja. Kulturbanausen. Naja, hast recht. Geb's ja zu, Pö. Übrigens, meine Ehe, liebe Doris, mit Friedrich geht sehr gut. Oh. Drei Morddrohungen hat er mir gemacht. Immerhin, dafür sind wir schon einen Monat verheiratet. Ach ja, das klingt gut. Doch. Hält bestimmt noch ein paar Wochen unsere Ehe. Ja. Nun, also ich habe nichts dagegen, wenn wir den großen Tempel angucken. Ja, lass uns mal hin, Pilgern. Moi, ist das schön hier alleine Kuschelstone zu sein. Auf mein schöne North Cuddlestone Hall ohne die blöde Matilde. Hä, wo ist die eigentlich? Täuschiger? Ah ja, natürlich der Täuschiger. Oi. Ah, seit wir diese neuen schallisolierten Fenster eingebaut haben, hört man überhaupt nicht, was draußen vor sich geht. Überhaupt, die Luft ist etwas stickig, wenn man das Fenster aufmache. Ah. Nanu. Du meine Güte. Oh, da kommt ein Raumschiff auf Cuddlestone zugeflogen. Oh, das geht ins Auge. So was Tolles habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ha. Ich find's auch toll. Ja, schau doch mal da, Juri, du Griesgram. Da, die Statue des großen Kuhle von Aurangabad. Immerhin, gute 5 Meter groß wird sie schon sein. Die Gurus können größere. Habe ich aber noch keine gesehen. Und da, den Kuhle von Beluschistan. Der ist auch nicht schlecht. Und da, der Kuhle von Haura ist auch nicht schlecht. Ja. Ach, mir gefallen sie alle. Mir nicht. Ach, wenn ich jetzt so ein Kuhn über den Weg laufen würde, den würde ich so auf der Stelle heiraten. Naja, vielleicht doch nicht. So. Ja. Interessant. Sag, darfst du als Guru überhaupt in einen Tempel der Kuhn? Ich hoffe nicht, dass ich auffalle. Ich meine, eigentlich darf ich das ja euch. Die Statue des Kuhn von Srinanka. Toll. Und guck mal da, die Statue von dem Kuhn von Tiruchirappalli. Ja, die hätte ich fast übersehen. Die ist ja auch nicht sehr groß. Nein. Oh, ich kaufe noch schnell ein paar Andenken. Andenken zu so einem ekligen Zeug? Ha, seht hier. Ha, Ansichtskarten. Da. Siehst du, Fächer mit aufgedruckten Guru-Mönch-Bildern. Ich meine, cool. Oh, jetzt habe ich sie verwechselt. Macht doch nichts, oder? Naja. Und hier, ein kleiner Fernseher. Wenn man da durchguckt, sieht man Bilder. Ja. Nett, nicht? Ja, ich find's toll. Ja, geht dir doch auch was kaufen. Ja, ich kaufe mir, glaube ich, eine kleine Statue von dem Kuhn von Gvalior. Die finde ich so toll. Oder eine Salzstange mit der Form von der Statue des Kuhn von Bengalen. Wie wäre es denn mit einer Statue von dem Guru Kristanowski, Birski, Novogradi, Sandi, Leninski, Katschibatschk? Bist das nicht du? Richtig, bist das nicht du? Ja, ich habe meinen Namen auswendig gelernt. Oh, gute Leistung für so einen Durchschnittsdenker. Wieso? Gibt's dich das auch als Statue? Wenn ich den Tempel errichtet habe, schon, ja. Dann kaufe ich dir doch eine Statue, dann macht er bestimmt weniger Müll, Doris. Das finde ich komisch. Das ist auch viel sauberer und pflegeleichter. Naja, ich kaufe jedenfalls doch noch ein paar Antennen. Ja, ich komm mit. Ja, fein. Sind auch kaputt. Diese blöden Mullen. Ja, die sind wirklich blöd. Wir müssen wohl irgendwann nochmal neu anfangen. Ja, und womit? Mit dem Bau. Nein, womit? Ich meine, wer bezahlt das? Tja, hast du eine Idee? Ja, was? Ja, eine Idee. Ach. Nun, ich meine, ich könnte doch mal so eben einen Hit machen. Das würde uns eine ganze Menge Geld bringen. Text. Ja, viel zu anspruchsvoll für dich. Du verstehst ihn natürlich mal wieder nicht. Nö. Er drückt so ziemlich alle soziale Ungerechtigkeit und soziales Niederniveau aus Diktaturen aus, wie zum Beispiel Alexandrien. Mit ein bisschen Fantasie vielleicht, ja. Ja, ja, mit einem ganz klitzekleinen bisschen Fantasie sogar. Also, das fand ich wirklich verstehst etwas, du nix. Etwas dürftig, das Ganze. Macht mir nichts, wenn es dir nicht gefällt. Du hast sowieso keine Ahnung. Immerhin, das Instrumental ist ja nicht schlecht. Ja! Und diese komische Stimme da drauf. Apropos Instrumental, stimmt das eigentlich, dass du meiner Firma einige Toningenieure und Musikmacher abgekauft hast, abspinstig gemacht hast? Ja, sicherlich. Wenn du deine Aufnahme fertig hast, kommt ja meine Aufnahme. Dann hörst du mal, was für hübsche Instrumental sie mir zuschicken können. Nö, nö, da warte ich nicht. Dann wartet jetzt meine Aufnahme eben. Und du schließt mal dein zu, das möchte ich mal gerne hören, ja? Eben beschließen wir dich bedroht. Ich wollte jetzt eigentlich anfangen zu singen. Jetzt hör mal bitte mit deinem Herr auf, ja? Ja. Ich verpasse den Einsatz. Langsam geht das nicht, ne? Mist! Ich bin Einsatz, kriegst du. Don't you know that's true? Yes, I know that is. Oh, wieder hübsch. Aber ich würde sagen, der Text ist etwas zu kompliziert. Stimmt, aber ich verpasse ihn ja auch ständig. Macht er nicht. Das ist genau mein Stil. Nein, Moment, ja, ich weiß, ich habe auch deine Ingenieure. Aber Moment, lass uns ein Stückchen weiter, da kommt doch erst ein hübscher Text. Ja? Den Einsatz haben wir noch nicht. Moment, jetzt muss es gleich losgehen. Oh, da geht's los. Moment, ich habe den Text wieder vergessen. Nein! Wo ist der Text? So ein Schrott! Sabotage! Natürlich hast du den Text nicht gesagt. Da habe ich mein Butterbrot eingewickelt. Ja, ist zwar ein bisschen schwierig, aber du kannst es ja benutzen. Wie, das schleimt ja. Dein Text ist ja auch schleimig. Ach, was soll ich damit? Improvisiere ich einfach. Oh, ja, mach das. Bau. das ist zu kompliziert. Wir werden immer raffinierter. Ich könnte ja vielleicht mit einem Rap versuchen. Oh ja. Frag dich nur, auf welcher Sprache. Die Cottlestoner Regierung in Liming ließ offiziell verlautbaren, dass sie keinen blassen Schimmer habe, von wo die große Flotte außerveganischer Raumschiffe stamme, die aktuell gezielte Angriffe auf das Land fliege. Und nun zum Abschluss unserer Sendung Politik und Pop-Hits noch etwas Neues aus den Charts. Das war die Sensation in Kristanien. Von null direkt auf Platz 1 in den Hitparaden platzierte sich Priscilla Grünbaum mit ihrem frechen Schlager Yeah. Yeah, Bau! Yeah, yeah, Bau! Yeah! Bau! Puh, hier in Kasselstone ist auch eine ganze Menge los. Kann man schon froh sein, wenn man in Sicherheit geriet. Und alles nur, weil ich mein Amulett hier vergessen habe und was ich jetzt holen muss. Naja, erstmal muss ich Friedrich finden. Friedrich! Friedrich! Steckt denn dieser Kerl? Friedrich! Also Friedrich, wo bist du? Ich hab keine Zeit zu Versteckspielen. Naja, suche ich einfach mein Amulett. Das müsste hier irgendwo sein. Ist denn das Amulett schon wieder? Friedrich? Wenigstens mein Amulett wieder. Ich dachte hier in der Dose. Der Wissbold hat's wohl versteckt. Aber ich finde alles. Friedrich? Friedrich? Wo bist du denn jetzt? Friedrich! An den Bildschirmen. Herzlich willkommen, wie immer, live. Wir bieten Ihnen in wenigen Minuten einen Auftritt vom neuen Cottlestoner Disco-Brummer Miss Eri Lane. Und außerdem suchen wir, wie immer, spielerisch in unserer Show den besten Kandidaten für ein politisches Amt. Bin ich schon dran? Oder Sie, verehrte Bürger, werden auch heute sicherlich bei diesem TV-Duell, bei dieser politischen Entscheidung mitwetten. Kann ich mal stören? Miss Eri Lane, bitte ans Telefon. Oh ja, ich komme ja schon. Aber bitte beeilen Sie sich. Wo ist denn die blöde Telefonzelle? Ach dann. Ja, hallo? Du bist Julia, was gibt's denn Wichtiges, dass du mich störst? Bin ich gerade in einer Talkshow. Die ist sehr wichtig für meine Karriere. Hä? Friedrich ist verschwunden. Wahrscheinlich entführt und sonst nichts. Das ist alles. Komm du mal nach Hause zu deiner Dose. Da will ich aber was erzählen, mich zu stören. Also wirklich, ich mach jetzt Schluss. Ich muss wieder auf die Bühne. Ich werde hier nämlich gebraucht. Tschüss. Sie kennen die Spielregeln. Also, wenn Sie sich als Bürger für dieses Amt qualifizieren wollen, schon dran? Dann dürfen Sie nicht ja, nein oder ich sagen. Ja, ich bin jetzt gebeten worden, mir mein neues Lied vorzutragen. Und das tue ich jetzt auch. Yeah, Power, Mail Power, Nuclear Power. Hey, wenn ich Power sage, dann meine ich auch Power. Yeah, power, yeah, power. schleppst du mich denn hier so lang? Du musst jetzt mitkommen. Ja, und wohin? Zum großen Guru. Was soll ich denn jetzt beim großen Guru? Der sitzt bestimmt wieder auf der Fensterbank und meditiert. Ich glaube eher, dass er auf dem Herd sitzt. Na, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was soll ich denn da? Du sollst auch Guru werden. Ich? Guru? Also, ich habe eigentlich keine Lust, meine Haare bis zum Boden schleifen zu lassen. Nun, das ist auch nicht Voraussetzung, aber ich würde eigentlich es gerne sehen, wenn du auch Guru wirst. Vor allem in diesem Land wäre es sehr wichtig, da hier nach der Religion gefragt wird. Achso, und du meinst, das wäre wirklich von Vorteil? Sicher, sicher. Deswegen nehme ich dich ja mit. Nun ja, wenn es nicht anders soll. Guten Tag. Es ist mir eine große Ehre, eine so exzellente Sängerin wie Sie persönlich zu treffen. Och, das haben Sie aber nett gesagt. Ja. Und dazu noch, wenn ich so sagen darf, ein so attraktives junges Fräulein. Oh. Ach, darf ich nach Ihrem Namen fragen? Mann, kennen Sie wohl? Ich bin Miyamoto Dokuma Sengul. Domo. Ich liebe chinesische Namen. Ist aus Skandium. Och, das macht doch nichts, ist doch alles gleich. Was? Och, Entschuldigung. Ja, darf ich fragen, welche Religion Sie angehören? Richtig. Das ist sehr wichtig, dass Sie das wissen wollen. Ich bin Ghul. Ach, ein Ghul, wie das schon klingt. Hübsch. Dann darf ich also davon ausgehen, dass Sie auch Ghul sind. Ja, so gut wie, würde ich sagen. Ja, doch. Na, das ist doch eine gute Voraussetzung. Darf ich Sie vielleicht heute Abend zum Essen einladen? Oh ja, Sie schmeicheln mir. So um 8 vor meiner Garderobe. Aber gerne doch. Ich bin Ihr größter Verehrer. Sie singen wirklich, das muss ich Ihnen mal sagen, wie eine Schnapsdrossel. Sie meinten sicher wie eine Nachtigall, nicht? Natürlich. Denn bis später. Ja, fein. Ich freue mich schon. Tschüss. Laut. Der Guru meditiert bestimmt. Auf dem Herd? Nein, auf dem Kühlschrank. So, ja. Edler Guru, ich möchte eine... ich möchte ein Mitglied unserer Religion schaffen. Also es wäre erlaubt? Gut, dann wollen wir Sie auch nicht weiter stören, edler Großguru. Aha, ja. Bin ich jetzt Guru? Du bist jetzt Kleinguru. Das finde ich aber direkt deprimierend. Nun, jeder fängt mal klein an, und zwar als Kleinguru. Nun ja, wann werde ich denn ein größerer Guru? Demnächst, demnächst. Ich, der vom Volk gewählte und erwünschte alexandrische Führer und Reichspräsident aller anderen Schutzgebiete, empöre mich hiermit öffentlich über die imperialistischen antilogenistischen Anschuldigungen, die in diesen Tagen über mich fielen. Ich fordere diese Quellen des Bösen zur Rücknahme dieser verräterischen Anschuldigungen auf. Oh, das ist aber ein nettes Restaurant hier. Deswegen habe ich das hier ausgesucht. Von hier aus können Sie direkt das große Ghoul-Denkmal auf dem grünen Platz der religiösen Ekstase sehen. Hier in Gastun ist die Ghoul-Ära ja sehr ausgeprägt gewesen. Ich hoffe, Sie wissen, wovon ich rede. Ja, natürlich. Ich kenne mich mit dem Ghoulismus sehr gut aus. Das freut mich. Wir sollten jetzt bestellen. Herr Oeber? Ja, bitte sehr. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne den blauen Barsch in Senfsoße und zu trinken ein Glas Sauvignon Blanc. Ja, sehr interessant. Aber ich hätte lieber einen großen Käse. Was bitte? Einen schönen, großen Käse. Ah ja, sehr ungewöhnlich, aber einem Ghoulen würdig. Also bringen Sie uns bitte einen schönen großen Käse. Sie werden zufrieden sein. Ha, da freue ich mich. Was machen Sie denn hier so im Gastfuhn? Ich bin auf einer Mission. Ich ermutige Superstars auf unserer schönen Welt, öffentlich Werbung für den Ghoulismus zu machen. Das ist eine gute Sache. Sicher auch für Sie, Mel. Sie brauchen mich nicht Mel zu nennen. Sie können mich ruhig Mathilde nennen. Mathilde. Yamoto. Du kannst mich gerne Yamo nennen. Ah ja, das ist auch viel unkomplizierter. Oh, da kommt der Käse. Ah ja, gut. So, bitte. Stellen Sie es dahin, wir essen es dann. Trinken. Juri! Verdammt, wo ist denn der jetzt wieder? Juri! Ah! Jetzt bin ich gestolpert. Jetzt, sag mal, Juri, was machst du denn bitte auf dem Boden? Ich meditiere. Mitten zur Mittagszeit, du musst doch jetzt den Kaffee trinken. Dann wird doch sonst kalt. Aber du kannst mich doch nicht mit dem Meditieren stören. Wieso muss ich denn nicht meditieren? Bin ich etwa so klein, dass ich nicht meditieren muss? Das machen normalerweise erst die größeren Gurus. Aber ich will auch ein größerer Guru werden. Könnte man das nicht ein bisschen arrangieren? Nein, da müsstest du erst die ganzen Prüfungen bestehen, die im großen Guru-Tempel stattfinden. Ah, geht das nicht ziemlich schnell? Eigentlich nicht. Damit dürftest du eigentlich erst übernächste Woche anfangen. Das ist viel zu lange. So lange musst du dich eben noch gedulden. Na ja, okay, dann gedulde ich mich eben noch ein bisschen. Und jetzt lass mich bitte weiter meditieren. Aber der Kaffee! Der Kaffee ist egal. Hallo! Ja, guten Tag! Erkennen Sie mich nicht? Sie haben doch bestimmt schon von mir gehört. Ich bin Miss Harry Lane. Moment, wo habe ich denn jetzt meine Brille? Ah, ja, sicher, ich erkenne Sie. Ich habe Sie doch neulich in dieser Talkshow ganz kurz gesehen. Ja, ein schöner Auftritt, nicht wahr? Ja, mein ganz furchtbares Lied. Was hatten Sie denn für einen Produzenten? Einen ganz schlechten. Deswegen sehe ich mich ja jetzt auch nach einem besseren um. Ja, da sind Sie richtig, denn ich bin einer der besten Plattenproduzenten. Jawohl. Auch einer der erfolgreichsten? Ja, doch, das kann man sagen. Ja, das freut mich. Kennen Sie zu welchem Platz 2 in Alexandrien? Ist das nicht Le Travois? Genau, und das Lied habe ich geschaffen. Toll! Le Travois war schon immer mein großes Vorbild. Die werden es nochmal zu was bringen. Ja, sicherlich, sicherlich. Ich auch. So, also Sie wollen denn sicherlich eine neue Single machen, die auch ein Hit werden wird? Ja, dann müsste ich mir natürlich nochmal die Plattenstudios von Ihnen anschauen. Ich muss mich ja erst noch vertraut machen, das dauert bestimmt alles schrecklich lange. Oder haben Sie schon ein Original oder so? Nun, ich hätte hier eigentlich noch in meiner schönen Schublade hier zum Beispiel diese Kassette hätte ein Instrumental, was unbedingt noch besungen werden muss. Ja? Oder... Gut. Diese Moment nicht entführen, die brauche ich ja noch. Ja. Ich muss mich nochmal etwas entscheiden, welches Instrumental ich hier am besten nehme. Sehe ich dann, welche typischer für meinen Gesang ist? Ja, das ist eine gute Idee. Und nehmen Sie gleich diese hier alle mit. Also dann können Sie noch ein bisschen entscheiden auf jeder Seite des einen Instrumental. Ja, fein. Und entscheiden Sie sich für das Beste. Oh, das wird bestimmt ein großer Hit. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was Sie nehmen. Und zwar, das wird denn diese. Ich markiere sie mal mit einem Kreuz. Ja. Diese werden Sie bestimmt nehmen, weil das wirklich ein hervorragendes Instrumental ist. Ja. Sagen Sie, wo ist eigentlich Ihr Hauptverbreitungsgebiet von Ihrer Plattenfirma? Vor allen Dingen in Neppland. Ja. Ja gut, Moment, Neppland ist auch ein schönes Land. Da würde ich mal gerne. Da mag man mich, dass wir da eine Stadt nach mir benannt wurden. Ja, wirklich? Oh, das weiß ich nicht. Ja, sehen Sie nun mal. Ja, ich habe wirklich noch zu tun. Was für ein Star Sie hier engagiert haben. Ja, gut. Aber entscheiden Sie sich bitte schnell. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Akten blättern. Sind denn die Plattenstudios für mich offen? Ja, wenn Sie einen Blick reinwerfen wollen. Die dritte Tür da rechts. Ja, muss ich da nicht irgendwie mich... Nein, nein, Sie werden schon nicht stören. Aber ich glaube, ja. Sie wird auch mal... Moment, ich werde mal kurz die Sprechanlage sagen. Hm? Da kommt gleich eine Sängerin in das Labor. Zeigen Sie ein bisschen die Wege, ja. Gut, vielen Dank, Tante. Ich bitte ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und informieren Sie mich recht bald. Ja. Wiedersehen. Ich habe aber gar keine Lust auf diese Prüfung. Wenn du vom kleinen Guru zu einem Guru aufsteigen willst, dann musst du diese Prüfung machen. Ich habe sie ja schließlich auch gemacht. Naja, aber irgendwie fehlt mir die Lust. Wir gehen jetzt rein. Technik. Das war bei meiner alten Platten für meinen Cobblestone nicht so. Ja, aber dafür ist der Klang hier auch viel besser. Nur das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, also ich war mir natürlich sehr sicher, dass Sie sich für dieses hübsche Instrumental, wo ich das Kreuz drauf gemacht habe, entscheiden werden. Denn ich muss sagen, Sie haben sehr guten Geschmack, ja. Ja, deswegen bin ich auch ein Star. Aber der Text, der müsste hier auch irgendwo liegen. Wollen wir erstmal Probe hören oder gleich schon mal mit dem Text vorsingen? Ja, ich weiß nicht. Finden Sie denn meinen Text in Ordnung? Ich meine, er ist schön regimekritisch gegen Diktaturen gerichtet, wie zum Beispiel Alexandrien, nicht wahr? Ja, das ist zurzeit in. Der Anfang ist ja mit Klavier, den lassen wir schon mal durchlaufen, okay? Ja, tun Sie das? Nimmt das Ding denn jetzt schon auf? Nein, das machen wir erst nachher. Oder Sie können erst mal Probe singen dazu, ja? Naja, proben Sie ruhig, wir nehmen noch nicht auf. Na gut. Ach, bin ich aufgeregt. So, hier könnten wir aufhören. Das ging ja schon ganz gut. Das können wir dann ja gleich oder nachher aufnehmen. Und wann drehen wir das Video? Das Video können Sie heute oder morgen oder wann Sie wollen drehen. Wir sind sofort bereit in der Videostation. Mit dem Cobblestone. Ja, wollen Sie das Video eigentlich die Handlung auch noch selbst entwerfen? Ja, sicher. Wissen Sie, meine ärgste Konkurrentin ist eine gewisse Priscilla Greenbaum. Kennen Sie die? Ja, sicherlich. Ein großer Star, nicht wahr? Ja, das kann man sagen. Ja, das ist meine Schwester. Oh, ja. Wir waren uns schon immer Spinnefeind. Übrigens, was sind Sie eigentlich von der Religion? Ich bin Voodoo. Oh. Ich bin eigentlich auch Voodoo, ja, auch Voodoo. Und meine Schwester ist Guru. Und deswegen, ich muss gar nicht. Naja, also ich nehme das nicht so ernst mit der Religion, wie Sie es alle nehmen. Sonst wäre ich ja nicht Plattenproduzent. Wäre es denn schlimm, wenn ich Google wäre? Nein. Na, dann ist gut. Ja, sind Sie bereit? Ja, eigentlich schon. Hallo, Technik ab und bitte Stille. Wer soll ich hier Krach machen? Naja. So, Doris, während der Großguru jetzt seine Prüfung begutachtet, kannst du jetzt mit der ersten Prüfungsart anfangen. So, und was ist das? Ein Kopfstand. Bitte? Ich soll jetzt hier einen Kopfstand machen. Ja, genau. Ja, wenn das alles ist, so. So, und jetzt musst du daran denken, dass du ein Flugzeug bist. Aua. Jetzt ist wohl das Flugzeug abgestürzt. Soll das wirklich eine Prüfung sein? Das ist ja wohl eher ein Witz. Könntest du dich bitte beherrschen? Der große Guru sieht sowas gar nicht gern. Und mach bitte das, was wir meinen, auch wenn du es komisch findest. Gut, dann mache ich jetzt eben wieder einen Kopfstand. Und denke, ich wäre ein Flugzeug. Hm. So, ich glaube, die erste Prüfung könntest du bestanden haben. Ach, danke. Dann kannst du jetzt mit der zweiten anfangen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Was ist denn das zweite? Du musst dich jetzt hier hinsetzen und auf dieses Blatt Papier gucken und sagen, was da draufsteht. Da steht nichts drauf. Bitte konzentriere dich und gucke rauf, was da steht. Nun ja, so meinetwegen, da stand eine ganze Menge, da standen Buchstaben. Richtig, ich glaube, die Prüfung wirst du bestanden haben. So, nun kommen wir zur dritten Prüfung. Ja? Nehme dieses Glas in die Hand und drehe es um und du wirst sehen, es fließt nicht das Wasser hinaus. Okay, dieses Glas und ich drehe es um. Nun ja, also abgesehen davon, dass jetzt nichts mehr im Glas ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht rausgeflossen ist. Das musst du dir aber als Guru so vorstellen können. Die Fantasie muss wirken. Das ist der einzige richtige Punkt unserer Religion. So, dann gib mal ein neues Glas und wisch in der Zwischenzeit das Wasser weg. Ja, hier ist ein neues Glas. Nun, ich glaube, auch diese Prüfung hast du einigermaßen gut bestanden, denn du konntest dir ja schließlich vorstellen, dass das Wasser nicht rausfließt. Ja, also wenn ich meine Hand drauf gehalten hätte auf das Glas, dann wäre es sicherlich nicht rausgefallen. Ja, kommt jetzt noch eine Prüfung? Ja, die vierte und die schwierigste und die wird an der freien Luft ausgeführt. Diese neue Diskothek. Deswegen habe ich sie auch ausgesucht. Gassenfing hat viele neue Diskotheken. Was möchtest du trinken? Ja, ein Traubensaft. Ich glaube, ich trinke auch ein. Aber sag mal, was hast du denn da? Du fummelst da so rum. Oh, das? Ach, das ist nur so ein Telegramm. Hatte noch keine Zeit, das zu öffnen. Das mache ich jetzt mal, ja? Was steht denn drin? Nichts Wichtiges. Oh! Was steht denn nun da drin? Ich glaube, ich habe mich verlesen. Lest du mal. Was? Das hast du doch gar nicht nötig, deinen neuesten Song von irgendeiner anderen Gruppe zu klauen. Da steht aber, dass ich das gemacht habe! Oh Gott, das ist das schlimmste Vergehen in dieser Branche. Blöh. Hast du es denn gemacht? Nein, Yamo, natürlich nicht. Misstraust du mir etwa? Nein, natürlich nicht. Ich bin sicher, es handelt sich nur um ein Irrtum. Ja, bin ich mir aber auch sicher. Ja, gut, dann verzichte ich jetzt auf meinen Traubensaft. Und du kommst mit und ich gehe zu meinem Plattenchef, jawohl. Ja, ist gut. Schade um die schöne Stimmung. Ja. Thank you. So, Doris, jetzt kommt die schwierigste Prüfung. Oh, jetzt bin ich einmal gespannt. Oh, guck mal, der Guru geht. Ein bisschen unbeholfen. Ja, ist sicherlich 10 Jahre lang nicht mehr gegangen. Ja, was muss ich jetzt machen? Du musst jetzt auf diesen Baum klettern, dich im Schneidersitz auf einen Ast setzen und denken, du wärst ein freier Vogel. Aber ich kann doch gar nicht klettern. Das musst du aber können für die Prüfung. Ach, Gurus sind doof. Ich nehme alles zurück. Gurus sind doof. Nun, dann kletter ich jetzt eben auf den Baum. Ich versuch's jedenfalls. Ist das anstrengend? Okay, ich bin beim Ast angelangt. Wie soll ich mich jetzt hier hinsetzen? Im Schneidersitz. So was. Hoffentlich falle ich jetzt hier nicht runter. Und jetzt musst du denken, als wärst du ein freier Vogel. Und kein Guru fällt runter. Das dürfen Gurus eben nicht tun. Aua. Nun bin ich runtergefallen. Ist das schlimm? Ich glaube, du hast die Prüfung nicht bestanden. Wir könnten vielleicht noch einen Versuch machen. Du musst jetzt lediglich einen Stein nehmen, ihn auf den Boden fallen lassen und denken, es wäre... Der Guru geht. Auf jeden Fall, du musst jetzt einen Stein nehmen, ihn auf den Boden fallen lassen und denken, es wäre dein Kopf. Bitte nimm ich einen Stein. Der Guru hat ein Fotoapparat. Naja, also ich nehme jetzt diesen Stein. Nehme ihn und lasse ihn fallen und denke, es wäre mein Kopf. Au, mein Fuß! Ach nee, mein Kopf, mein Kopf! Ja, ich glaube, ich habe die Prüfung wohl bestanden. Gut, dann können wir jetzt gehen, nicht wahr? Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss.